Die Technostruktur hat sich lobend über Sie ausgesprochen. Mit Ihrer entschlossenen Tat haben Sie ein Raumschiff gerettet und dadurch eine Katastrophe verhindert. Ich schätze, Sie dürfen mit einer Beförderung rechnen. Danke, Abgeordneter. Demnächst müssen Sie mich wohl mit Minister anreden. Das heißt, wenn Sie mal in die Technostruktur kommen. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, hörten Sie Bürger Z560031B drückt seinen Knopf nicht mehr von Hans-Peter Pressmar. Die Rollen und ihre Sprecher waren Kontrollingenieur Günther Schramm, Alpha Matthias Ponnier, Bürger Gerd Tellkampf, Abgeordneter Werner Runzhagen, erster Wissenschaftler Joachim Bliese, zweiter Wissenschaftler Heinz Jörnhoff, dritter Wissenschaftler Henning Köhler, Computerstimme Valentine Brent, Ton und Schnitt Bernd Lossen und Astrid Winkler-Tiede. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.